Wieso nur? Die Probleme folgen mir auf Schritt und Tritt. Irgendwann muss Schluss sein, wie lange ich wohl schon litt? Antwort lässt auf sich warten, wie so oft im Leben. 7 auf der Richterskala ist ganz groß Beben. Haltet euch besser fest, denn das Schiff droht jetzt zu sinken. Wieso, wieso sind Alti ständig am Trinken? Es ist so, akzeptierst du, oder du dies ganz schnell baden. Willst du sehen? Kommt her, Leute, ihr seid dazu eingeladen. Die Showtime bedient, schaut, wie er sich zum Affen jetzt macht. Hält sich wohl für nie, selten so gut gelacht. Pack dich am Schopf, du steckst jetzt in der Scheiße. Wieso weißt du denn nicht, wie ich denn jetzt noch heiße? Money Eyes, und mein Name ist jetzt auch mal Programm. Bin Schwergewichtsmeister, Gramm für Gramm. Satz kann ich sein, ist er doch und auf jeden Fall. Bring einiges in Bewegung, genau wie der Urknall. Bring Hip-Hop zum Leben, er ist jetzt endlich wieder zu Haus. Weil er jetzt im Ruhrpott ist, alle anderen sind jetzt endgültig raus. Das Leben ist wie ein Marathon, bist der Erste oder Letzte. Es gibt Gewinner und Verlierer, bist dumm oder Petzte. Entweder bist du der Champ oder du bist der ganz große Loser. Also bleib bei den Leisten, genau wie der Schuster. Probleme kleben an mir wie Kletten, wie werde ich sie los? Fühlen sich geborgen, genau wie in Mamas Schoß. Verdient langsam die Zeit, Stunde nach Stunde. Wann bin ich endlich am Ziel, vielleicht die allerletzte Runde? Ziel immer vor Augen, schau jetzt nur geradeaus. Weder links noch rechts, wann ist das Spiel denn jetzt aus? Das frage ich mich schon lange, das Tag für jeden Tag. Nacht für Nacht, ob es mir gefällt, ob ich es vielleicht mag. Wieso keine Antwort kommt, Dummheit wird nicht belohnt. Wo das Glück bleibt, keine Ahnung, wo er jetzt noch wohnt. Bei mir jedenfalls nicht, so viel ist jetzt schon mal klar. Zeit heilt alle Wunden, das Jahr für Jahr. Bis sie endlich für sich anschauen, alles Gute. Hoffen gibt's kein Wiedersehen, schalt es ganz schnell auf Mute. Will nichts wissen, will nichts hören, denn es geht einfach weiter. Unterkriegen lasse ich mich nicht wie der kopflose Reiter. Je weiter man wird, bis zum allerbitteren Ende. Meistens kommt's auch anders, vielleicht auch hier die Wende. Das Leben ist wie ein Marathon, bist der Erste oder Letzte. Es gibt Gewinner und Verlierer, bist dumm oder Petzte. Entweder bist du der Champ oder du bist der ganz große Loser. Also bleib bei den Leisten, genau wie der Schuster.